Anrufbeantworter von Alfred Firneis. Bitte hinterlassen Sie keine Nachricht. Ich rufe nicht zurück. Firneis, ich grüße Sie. Hier spricht Beckmann, falls Sie noch wissen, wer ich bin. Hören Sie, Firneis, wäre doch mal wieder Zeit, was zu machen. Ein schönes Bändchen auf die Reihe bringen. Muss nicht viel sein. Ein paar Texte werden Sie bestimmt in der Pipeline haben, Herr Firneis. Seien Sie doch so freundlich und rufen Sie mich zurück. Im Übrigen sind Sie per Mail nicht zu erreichen. Hat Ihr Computer ein Problem? Anrufbeantworter von Alfred Firneis. Bitte hinterlassen Sie keine Nachricht. Ich rufe nicht zurück. Firneis, ich bin's nochmal, Beckmann. Hören Sie, es wäre doch echt an der Zeit, wieder was nachzuschieben. Die Vertreter machen Druck. Firneis, der Markt lechzt nach Ihnen. Von Im Schein der Wolkenkratzer haben wir jetzt 150.000 verkauft. Jenseits von Mitte ist vergriffen. Wir drucken gerade nach. Mensch, Sie sind der einzige Lyriker im deutschen Sprachraum, der Kasse macht. Sie müssen jetzt nachlegen, Firneis. Der Markt vergisst schnell. Rufen Sie umgehend zurück. Oder schalten Sie Ihr Handy ein. Anrufbeantworter von Alfred Firneis. Bitte hinterlassen Sie keine Nachricht. Ich rufe nicht zurück. Lieber Firneis, Ihr Anrufbeantworter kotzt mich an. Ich weiß, dass Sie in Berlin sind. Ihr Spiel ist albern. Ich sag Ihnen die Wahrheit, Fred. Ich habe Ihren neuen Lyrikband bereits angekündigt. Es fehlen eigentlich nur noch die Texte und der Titel. Bitte dringend um Rückruf. Susanne Beckmann. Ihre Verlegerin, falls Sie sich daran noch erinnern können. Liebe unter Fischen. Hörspiel von René Freund nach seinem gleichnamigen Roman. Herr Firneis, aufmachen! Wie sehen Sie denn aus? Wie soll ich denn aussehen? Ihr Unterhemd. Wie ein Tischtuch nach der Kinderparty. Was ist das, Pizza? Ist das? Was wollen Sie von mir? Darf ich reinkommen? Es ist nicht besonders aufgeräumt. Oh mein Gott. Ja, sagte ich doch. Da ist ja nicht mal ein Platz frei, wo ich mich hinsetzen könnte. Warum kommen Sie zu mir? In Ihrer Spüle wachsen Pilze. Ja, die brauche ich für meine Pizza. Fungi. Mein Gott, wie das alles stinkt. Sie brauchen Hilfe. Man soll keinem helfen, der nicht darum gebeten hat. Alfred, Sie brauchen professionelle Hilfe. Sie meinen einen Psychiater? Ich meine zunächst mal eine Putzfrau. Oh nein, das überlebe ich nicht. Rein nervlich. Ja, dann brauchen Sie auch einen Psychiater. Und bitte werfen Sie Ihren Computer wieder mal an. Sie müssen Ihre Mails abrufen. Ich kann keine Mails abrufen. Ich habe meinen Laptop weggeworfen. Da waren doch sicher neue Gedichte drauf. Ja, keine Sorge. Ich habe ihn mit einem Hammer zertrümmert und erst dann in die Mülltonne getan. Alfred, Sie müssen mir helfen. Ich brauche ein erfolgreiches Buch und zwar ziemlich dringend. Ja, dann müssen Sie sich einen guten Autor suchen. Versuchen Sie es mal mit einem Krimi. Die sollen gut gehen. Bitte, Alfred, seien Sie ein bisschen kooperativ. Sie brauchen doch auch Geld. Ich schaff das nicht. Ich war seit Wochen nicht mehr draußen. Ich schaff das nicht, unter Leuten zu sitzen. Okay, dann werden wir jetzt reden. Und aufräumen. Oh, nein. Bringen Sie mir mal alle Gläser. Die leeren Flaschen in den Eimer. Oh, kommen Sie. Und hier für die Aschenbecher und Pizzakartons. Alfred, Sie sollten sich mal die Facebook-Fanseite ansehen, die wir für Sie eingerichtet haben. Sie haben 2768 Freunde. Glauben Sie, ich habe meinen Computer zum Spaß zerstört, ja? Ich verachte dieses jämmerliche Ersatzleben. Sie haben Angst. Was? Angstzustände, Panikattacken, Burnout. Was ich schreibe, ist Müll. Das ist eine Tatsache. Oh Gott, jetzt fangen Sie wieder damit an. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich höre damit auf. Endgültig. Alfred, was uns gemeinsam passiert ist, war ein Wunder. Sie haben zwei Bände mit jeweils mehr als 150.000 verkauft. Mit den Taschenbuchausgaben und den Übersetzungen ist das fast eine halbe Million. Herr Firneis, das ist ein Gottesgeschenk. Werfen Sie das nicht weg. Wunder kann man nicht wiederholen. Wissen Sie was? Gehen Sie den Jakobsweg. Das hat schon viele auf andere Ideen gebracht. Ach, allein wenn ich Jakobsweg höre, bekomme ich die Krise. Die haben Sie schon. Sie denken, ich bin dann mal weg und komme als Harpe Kerkeling der Lyrik mit einem Rucksack voller Gedichte zurück, ja? Eine Veränderung würde Ihnen guttun. Das ist alles, was ich denke. Und hören Sie auf zu saufen. Und wenn schon, geben Sie mir wenigstens auch etwas. Nun ja, schön, dass Sie da waren. Mein Vater ist vor 3 Wochen gestorben. Oh, das tut mir leid. Muss es nicht. Ich habe ihn nicht mehr viel gesehen. Er war ein verbitterter alter Mann. Bis vor 2 Jahren verbrachte er noch jeden Sommer in unserer Hütte am Elbsee. Aber das hat er dann nicht mehr gewollt. Trotz der slowakischen Pflegerin. Sieht aus wie eine Striptease-Tänzerin, hat er immer gesagt. Und sie kocht auch so. Wollen Sie mir damit etwas sagen? Die Hütte ist frei. Sie können sich gern kreativ dorthin zurückziehen. Das klingt grauenvoll. Nein. Vielleicht brauchen Sie eine Frau. Ja, so dringend wie ein Schuss ins Knie. Alfred? Alfred! Ich vertrage keine Kalifornier. Sie sind ganz rot. Setzen Sie sich. Das sind die Tannine. Die gehen mir auf den Kreislauf. Lassen Sie mal fühlen. Ihr Herzrasen. Ja, ich weiß. Legen Sie sich hin. Oh, das wird wieder. Bitte gehen Sie jetzt. Fred, atmen Sie. Atmen Sie weiter. Ich rufe jetzt den Notarzt. 180 Blutdruck plus 195. Dann wollen wir. Sie werden heute Nachmittag entlassen. Ich bin unheilbar? Sie geben mich auf? Herr Firneis, Sie sind vollkommen gesund, auch wenn Sie letzte Nacht kurz tot waren. Ich habe gar nichts gespürt. Ich war tot? Wir terminieren Tachykardien wie die Ihre mit Adenosin, wenn es indiziert ist. Was bedeutet das auf Deutsch? Wir haben Ihnen Adenosin gespritzt, ein Medikament, das zu einem kurzen Herzstillstand führt. Verstehen Sie? Die Reset-Taste. Das Ganze ist wie ein Neustart. Herr Firneis, Sie sind gesund. Und rauchen Sie nicht so viel, Mann. Ziehen Sie sich eine Zeit lang zurück in die Ruhe. Gehen Sie in die Stille, in eine Berghütte zum Beispiel. Das ist ein Komplott. Was genau meinen Sie mit Komplott, Herr Firneis? Hütte. Hütte, das ist ein Hüttenkomplott. Gewisse zwanghafte Vorstellungen passen absolut zu Ihrem Störungsbild. Ich möchte gehen. Wollen Sie noch Mittagessen? Nein, danke. Na dann, tschüss, Herr Firneis. Auf Wiedersehen sage ich mal lieber nicht. Tag. Grüß dich. Ein großes Bier, bitte. Ein Krügerl. Und was zum Essen, etwas ohne Fleisch. Was? Ohne Fleisch? Bitte, ein Krügerl. Fleischlose Sachen habe ich nicht so viel. Speck mit Ei könnt ihr dann machen. Oder Haché-Knödel ist fast ohne Fleisch. Oder Würsteln hätte ich auch. Speck mit Ei, ohne Speck. Geht das? Ein Spiegelei wüsst? 2. 2? Ja, und ein Butterbrot. Einen schönen Gruß von Frau Beckmann soll ich Ihnen sagen. Es ist wegen des Schlüssels. Ah, die Susanne. Die habe ich ewig nicht gesehen. Was willst du denn dort oben, hä? Das weiß ich selbst nicht so genau. Du schaust nicht aus wie einer, der da oben zurechtkommt. Hast du einen Allrad? Nicht direkt. Einen alten Benz Automatik. Oh, wird schon klappen. Sehr geehrte Verlegerin, ich schreibe Ihnen auf einem vergilbten Papierblock, den ich in der Baracke gefunden habe, in welche mich zu verbannen Ihnen aus Gründen, die zu erforschen ich nicht in der Lage bin, gefallen hat. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Brief jemals erhalten werden, denn ich weiß nicht, ob ich diesen ungastlichen Ort lebend verlassen werde. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich mit der Ihnen eigenen unbestechlichen Logik fragen, warum ich Ihnen überhaupt schreibe. Die Antwort ist einfach. Schreiben ist meine Art zu denken. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen, es sei denn auf Papier. Schwere Regenfälle haben die Straße, die zur Hütte führt, weggespült. Mein Handy liegt auf dem Grund des Sees, wo es wahrscheinlich auch keinen Empfang gibt. Kleiner Wutanfall. Ein unpassierbarer Abgrund und 16 Kilometer trennen mich von der Welt. Da ich mich in dieser unwirtlichen, ja geradezu feindseligen Gegend nicht auskenne und da in der Baracke keinerlei Kartenmaterial zu finden ist, scheint die einzige sinnvolle Fluchtroute an der ehemaligen Straße entlang zu führen. welche von den Sturzfluten hin fortgetragen wurde. Dieser Weg führt freilich über grauenhafte Steilwände, Felsklippen, die hunderte Meter über den Abgründen klaffen. Da ich weder trittsicher noch schwindelfrei bin, wird meine Flucht wahrscheinlich nicht gelingen. Dennoch, ich muss es wagen. Ich habe mit dem Leben abgeschlossen. Doch ich will dem Schicksal eine Chance geben. Mit freundlichen Grüßen, Fred Firneis. Hey! Was tust du da? Ich kann nicht vor! Ich kann nicht zurück! Bleib, was bist! Halt die fest! Halt die fest! Jetzt gib mir die Hand! Ich komm nicht ran! Gib mir die Hand! Ich schaff das nicht! Ich schaff das nicht! Ich stürze ab! Fixi, fix, jetzt reiß die Zaun! Ich schwebe! Bin ich schon tot? Ich bin der August. Das ist die Aisha. Und du bist der Spinner. Willst du deine Rachen? Was? Du sprichst da auch Deutsch. Willst oder willst nicht? Ich rauche nicht. Schau. Eine Ringelnatter. Da, drüben, mitten auf dem See. Die schwimmen super. Und die Kaulquappen, die verwandeln sich gerade in Frisch. Und die gehen dann ans Land. Das ist quasi ein Festessen für die Schlangen. Du kannst ja richtig schön sprechen. Wenn es sein muss. Du kennst dich aus. Mit Tieren. Wäre blöd, wenn es nicht so wäre. Warum? Als Revierförster. Also Revierförster stelle ich mir anders vor. Mit dem weißen Rauschbart? Na, jedenfalls ohne Tattoo. Ja, Lederhosen habe ich. Und ein Gamsbart am Hut. August? Ja? Nein, weg, komplett weg. Oberhalb der Brücken. Hm? Ja, der sitzt da fest. Wie heißt du? Fred. Fred Firneis. Firneis Fred. Okay, servus. Warum funktioniert dein Handy? Das geht sogar am See, aber auch nicht immer. Ein Förster mit Tattoo und Smartphone. Eine halbe Stunde habe ich da schon zugeschaut. Von da unten mit dem Fernglasl. Zuerst habe ich geglaubt, du bist der Wildschütz. Aber für einen Wilderer bist du eigentlich zdeppert. Weißt du eigentlich, dass du so gut wie tot warst? Darf ich mir doch eine drehen? Ich glaube, du rauchst nicht. Ich würde gern anfangen. Und dafür ist nicht spät. Ist es nicht super da? Einer der schönsten Plätze im ganzen Revier. Der See mit seiner hellgrünen Farbe, das Gebirge da im Hintergrund. Und siehst du den Schnee da oben? Morgen ist der schon wieder weg. Es bleibt jetzt schön und warm. Und weißt du, was das Schönste ist? Die Stille. Wasser plätschert, ein paar Vögel singen, manchmal raschelt der Wind in die Bäume. Ja, das ist es. Schrecklich. Was? Es ist schrecklich still. Da wirst du dich dran gewöhnen müssen. 1. Juli. Liebe Susanne, zunächst einmal, ich lebe. Sie werden jetzt wahrscheinlich denken, typisch Fred Firneis, nicht einmal sterben kann er anständig. Ich kann Ihnen nur recht geben. Und ich sage Ihnen noch etwas. Ich bin froh darüber. Ja, ich bin froh darüber, dass ich noch lebe. Ein junger Förster hat mich aus der Bergnot errettet. August. August und ich haben gestern im Abendsonnenschein vor der Hütte noch ein klein wenig von seinen Elbtaler Gewürzkräutern, wie er zu sagen pflegt, gekostet. Stellen Sie sich vor, er pflanzt hinter der Hütte Marihuana. Und er hat ein Tattoo auf dem Arm. Eine Nixe mit Fischschwanz und Brüsten. Als August sich verabschiedet hatte, stand ich auf dem Steg. Vom Berg her wehte ein warmer Wind und der Mond spiegelte sich in der gekräuselten Wasseroberfläche des Elbsees. Ich stand da und wie aus dem Nichts kamen die schrecklichen Augenblicke in der Felswand wieder in mir hoch. Und plötzlich wurde mein Oberkörper durchgeschüttelt, als ob jemand drin säße und wild gegen die Rippen klopfte. Als es vorbei war, holte ich tief Luft. Als ich diesen Atemzug machte, der meinen ganzen Brustkorb auszufüllen schien, fiel mir plötzlich auf, ich hatte in den letzten Jahren das Atmen verlernt. Liebe Susanne, es ist so wunderbar, das Atmen wieder entdeckt zu haben. Das wollte ich Ihnen sagen. Ich habe beschlossen, nun doch noch ein paar Tage in der Hütte zu bleiben, bis die Straße wieder hergestellt ist. Wie auch immer, die Reise war nicht vergebens, denn ich atme wieder. Ich danke Ihnen von Herzen dafür. Ihr Fred Firneis. 2. Juli. Liebe Susanne, August ist nicht gekommen. Es regnet. Ich habe Hunger. Ich trinke nur Wasser und ich bin mir nicht sicher, ob das meinen Geist klar macht oder ob es mich verwirrt. Ich könnte stundenlang zusehen, wie Wasser sich mit Wasser paart, was ich jetzt tun werde. Der Stille zu lauschen, das ist das größte Erlebnis, das wir Menschen uns vorstellen können. Glauben Sie mir, Sie müssen das einmal versuchen. Und plötzlich höre ich mich und ich verschwinde. Verstehen Sie? Schönen Gruß, Fred. Ja, schau, der Dichter. Servus, steig ein. Wo warst du? Fort. Das habe ich gemerkt, ich wäre fast verhungert. Ich war gerade auf dem Weg zu Fuß in den Ort. Ja, steig ein, ich bring dich auf. Ey. Hast du meine Sachen? Sicher. Speck, Käse, Brot, alles da. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Machst du mir jetzt eine Szene? Wo warst du? Bei der Andrea. Ah, habe ich es mir gedacht, bei einer Sennerin oben auf der Alm. Richtig, sie ist Büroangestellte draußen in der Stadt. Halt die fest, jetzt wird's ein bisschen rustikal. Vierter Juli. Liebe Susanne, gestern habe ich das Jodeln gelernt. Jodeln ist, glaube ich, das Schönste auf der Welt. Sex muss schon sehr gut sein, um mit Jodeln einigermaßen mithalten zu können. Oh, los, Dichter, jetzt du. Ich bin vom Aufstieg so fertig. Den Gipfel des Berges müssen Sie sich freilich ohne Gipfelkreuz vorstellen. Denn Gipfel reiht sich hier an Gipfel. Und würde man jeden Einzelnen mit einem Kreuz versehen, sähe es aus wie auf einem Friedhof. Als ich mich endlich aufrichtete, sah ich die ganze Welt vor mir. Oder zumindest die ganzen Alpen. Berge. Berge, soweit das Auge reichte. Ja, das Wichtigste beim Jodeln ist die Texttreue. Ich kann das nicht. Das kann jeder. Los. Hulio, i, di, ri, di, ri, hollera, i, ho, i, ri. Schaff ich nicht. Ah, komm, sprich mir noch. Hulio. Hulio. Na geh, Hulio. Hulio. Ja. I, di, ri. Diri. Idiri, diri. Hulio, idiri, diri. Hollera, iho, iri. Kapiert? Ja, oh ja. So, ja. Langsam. Hulio, idiri, diri. Hollera, iho, iri. Hulio, idiri, diri, hollera, iho, iri. 7. Juli. Ich weiß nicht, liebe Susanne, was mit mir geschieht. Der ganze Lärm ist plötzlich weg. Das permanente Gequatsche, der sich in den Vordergrund drängende Unsinn, mit dem wir unsere Tage einlullen, anfüllen, zumüllen, wenn das alles verschwindet, ist es plötzlich still. 9. Juli. Sitze auf dem Steg und schaue. Manchmal mit geschlossenen Augen. War viel Schwimmen unter den Fischen. 11. Juli. Vielleicht hören Sie das als meine Verlegerin nicht gerne, aber ich habe immer mehr folgendes Gefühl. Das, was mich am meisten daran hindert, in der Glückseligkeit des Seins aufzugehen, sind Worte. Es geht nicht um die Benennung, nicht um die Bezeichnung, nicht einmal um das Bezeichnete. 12. Juli. Die einzige Wirklichkeit ist mystisch. Diese Erkenntnis stand plötzlich in kristalliner Klarheit vor mir. Servus, Dichter! August. Wie geht's da? Gut. Fühlen dir die Frauen gar nicht? Nein. Und rauchen tust du auch nicht mehr? Rauchen? Ich hab komplett das Rauchen vergessen, dass es sowas überhaupt gibt. Du bist überhaupt ein bisschen komisch, wenn ich den letzten Tag. Aber ich kenne das, wenn man länger allein ist, dann wird man so. Es ist, wie es ist. In 3-4 Tagen kannst du eh schon wieder weg. Ich kann weg? Die Straßen wird repariert. Dichter, warum bist du eigentlich da? So eine Art Erschöpfung. Ein Burnout? Ja, was? Burnout. Ausgebrannt. Ach so, das. Haben jetzt alle. Weißt du, was ich glaube? Ausbrannt fühlen sich die meisten Leute, die für nichts brennen. Wenn man für was brennt, hat man Energie ohne Ende. Das sagt sich so leicht. Ne, brennst du aus, wenn du Feuer und Flamme bist? Nein. Stimmt. Eben. Es gibt kein Burnout. Es gibt nur ein No-Burn. Verstehst? Mann, bei dir ist immer alles so einfach, dass es fast schon ärgerlich ist. Juli. Liebe Susanne, die Stille wurde kurz unterbrochen. Ein Bautrupp mit gigantischen Maschinen hat innerhalb eines Tages die Straße wiederhergestellt. Dennoch, ich will noch ein paar Tage bleiben. Glauben Sie aber nicht, dass ich etwas schreibe. Ich ruhe in mir. Das erste Mal seit Jahren habe ich das Gefühl, dass nichts mich aus der Fassung bringen kann. Oh mein Gott. Was? Scheiße, was ist denn das? Hallo? Hallo? Hallo? Sie haben mich ganz schön erschreckt. Wieso? Ich dachte, also, wie Sie da so reglos auf der Wasseroberfläche, die Haare meanderten um Sie wie eine Anemone und Sie... Sie drücken sich aber schön aus. Und Sie können die Luft ganz schön lang anhalten. Das gehört zu meiner Arbeit. Sind Sie Taucherin? Oder Artistin? Limnologin. Ah, das ist dieser Tanz, ne? Aber nein, der Tanz heißt Limbo. Und Sie sind also Limbologin, ja? Limnologin, Gewässerwissenschaft. Also, um es genau zu sagen, die Wissenschaft von allen biologischen Prozessen, die sich im Ökosystem eines Binnengewässers abspielen. Binnengewässers? Sag ich doch, Sie Besserwitzer. Binnengewässers. Ich bin genau genommen Studentin. Fortgeschrittene Studentin. Ich heiße Mara. Ich heiße Fred. Gehört Ihnen diese Hütte? Ja. Also genau genommen gehört sie mir nicht. Nein, sie gehört meiner Freundin. Also einer Freundin. Genau genommen einer Bekannten. Naja, Beruf und so. Glatze. Glatze? Die Hütte ist Glatze. Ach so, ja. Ach, wäre unfassbar praktisch, so eine Hütte für mich. Direkt beim See. Perfekt für das Forschen. Mit dem Moped fährt man lange. Ja, klar. Also, kommt immer darauf an, von wo man wegfährt. Ja. Sie kommen von weit? Von Grünbach. Sie wohnen in Grünbach? Nur jetzt für die Studie, im privaten Zimmer. Die Frau leiht mir das Moped. Ah, ja. So neugierig sind Sie. Oh, das tut mir leid. Haben Sie vielleicht ein Glas Wasser? Wasser? Natürlich. Oh, tut mir wirklich leid, dass ich nicht daran gedacht habe. Kommen Sie. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich bin Teil dieser Welt. Ich gehe auf in der Welt. Oh, wo haben Sie das gefunden? Unter dem Tisch. Ist das Ihre Schrift? Hier ist noch ein Papier. Ich habe mich an den Rand gesetzt und etwas in den Sand geritzt. Schlechtes Deutsch. Da haben Sie recht. Und das hier? Vorbei ist der Sommer, reift das Obst. Du kostest die Frucht zum Gesunden. Selbst wenn du zu genießen gelobst, sitzt du da und leckst deine Wunden. Sie dichten? Nein, ich dichte nicht. Das ist unfassbar schön. Finde ich nicht. Danke für das Wasser. Wunderbares Wasser. Was machen Sie? Ich gehe. Oder sagen wir, ich schwimme. Wiedersehen. Juli. Liebe Susanne, ich habe jemanden kennengelernt. Sie heißt Mara und ist quasi aus dem See gestiegen, wie eine Nixe. Weiß aber nicht, ob ich sie je wiedersehe. Oh, jetzt bin ich aber erschrocken. Bin ich eine schreckliche Erscheinung? Nein, ganz im Gegenteil. Aber ich bekomme selten Besuch, so direkt aus dem See. Sehen Sie, die Fische. Ja. Diese kleinen Fische. Ja, die sind immer da. Die fressen alles, was ins Wasser fällt. Ich habe sie Elbtaler Mini-Piranhas genannt. Ich arbeite wissenschaftlich über sie. Über was? Über Phoxinus phoxinus. Und was ist das? Die Eelritze. Ich weiß auch nicht, was eine Eelritze ist. Na, diese kleinen Fische, die sie Piranhas nennen. Diese Fischchen, lang wie Finger, mit dem dunklen Streifen auf dem Rücken. Bei uns in Slowakei itzt man sie, in Essig eingelegt. Sehen Sie? Sie laichen gerade. Und die Männchen haben einen grünen Streifen auf der Seite. Für Gewässerbiologie ist Phoxinus sehr wichtig. Ich schreibe meine Doktorarbeit über sie. Sie sind an der Universität in Wien? Nein, Slowakei. Bratislava? Zvolen. Niemand kennt Zvolen, eine kleine Stadt in der Mittelslowakei. Sind Sie von dort? Alfred, Sie schlimmer. Sie sind unfassbar neugierig. Wollen Sie ein Glas Wein? Es ist noch hell. Ja, natürlich. Oh. Huch! Kommen Sie. Hier haben Sie ein Handtuch. Danke. Aber ich muss zurückschwimmen. Zu meinem Moped. Nein, Sie können jetzt nicht schwimmen. Das ist viel zu gefährlich. Aber ich kann nicht im nassen Bikini in der Hütte sitzen. Ja, dann werde ich Ihnen etwas zum Anziehen leihen. Fertig. Sehr schick. Ich habe kalte Füße. Haben Sie vielleicht... Können wir nicht du sagen? Hier, meine dicken Wollsocken. Danke, das ist sehr lieb von dir. Oh, ich sehe entsetzlich nein, aus. Aber nein, das ist gar nicht so schlimm. Weißt du, wir Frauen im Osten, wir sind anders erzogen. Es ist eine Schande, ohne geschminkt und gute Kleidung aus dem Haus zu gehen. Huch. Du musst jetzt nicht aus dem Haus gehen. Hast du Hunger? Oh, großen Hunger. Kann ich dir helfen? Nein. Zwiebeln schneiden ist Chefsache. Aber hier, mit den Kartoffeln kannst du mir gerne zur Hand gehen. Ach, du bist so routiniert. Früher habe ich gerne gekocht. Aber dann war ich alleine und hatte keine Lust mehr. Aber hier, mit diesen wunderbaren Lebensmitteln, da macht es wieder Spaß. Diesen Speck hier, den hat August selbst geräuchert. Mm. Mit Salbei und Wacholderzweigen. Das ist wie Alchemie. Kennst du August, den Förster? Nein. Ah, der würde dir gefallen. Ich glaube, er gefällt allen Frauen. Och, das war unfassbar gut. Ein einfaches Omelett. Aber so gut. Prost. Und der Wein. Boah, du verstehst zu leben. Ich denke, ich beginne es wieder zu verstehen. Es ist schon finster. Ich werde nicht mehr wegkommen. Darf ich noch ein Glas Wein haben? Aber gerne. Und darf ich meine Füße hier zu dir auf die Bank legen? Auch sehr gerne. Mara. Was bedeutet Mara? Was bedeutet Fred? Alfred. Und was bedeutet Alfred? Keine Ahnung. Eben. Egal. Und überhaupt, Fred, ach, die Bedeutungen. Hast du nicht erklärt, Namen und Bedeutungen stellen sich zwischen die Welt und uns? Hast du nicht gesagt, wir sollen mehr bewusst sein? Bewusst, ja. Wenn man denn kann. Warum sollte man nicht können? Bewusst sein. Jetzt. Ganz im Hier und Jetzt. Grüß euch. August. August? August. Was ist mit Aisha los? Aisha? Der Hund. Ja, sie ist verletzt an der Pfoten und dann an das Gewitter. Ich hab sie runtergetragen vom Berg den ganzen Weg. Hast du einen Schnaps zum Desinfizieren? Und vielleicht noch was zum Verbinden? Natürlich. Stöhe? Ja, aber gar nicht. Ja, ich muss da bleiben über die Nacht. Ja, klar. Aber wir schlafen hier, jeder auf einer Bank. Und Mara nimmt das Bett in der Kammer. Wie romantisch. Ja, ihr habt es euch vielleicht anders vorgestellt. Aber was soll ich machen? Es ist, wie es ist. Kein Wolkerl am Himmel. Die Pfoten ist auch schon viel besser. Oh, mein Rücken. Ja, war eher hart, die Bank. Morgen. Guten Morgen. Der Kaffee ist schon gemacht. Ich muss jetzt ins Büro. Ins Büro? Ja, heutzutage muss er fürs da ins Büro. Du glaubst gar nicht, was ich im Papierkram habe. Und der Aisha wird der Tag Ruhe auch ganz gut tun. Pfiat euch. Ich würde mir fehlen, das morgendliche Bad im See. Du musst weg? Ja, nicht gleich. Aber irgendwann. Ich bring dir dein Handtuch und den Kaffee und ein Butterbrot. Oh, danke, du bist so lieb. Schau nur, jetzt kommt der ganze Schwarm zusammen. Das Wasser brodelt richtig. Was machen die Fische? Sex. Oh. Ich bin hier, um ihr Fortpflanzungsverhalten zu studieren. Diese Fische kommen fast nur noch in klaren Seen in den Alpen vor. Slowakisches Ministerium für Umwelt überlegt ein Programm der Wiederansiedlung in den Wassern der Karpaten. Ich gehöre zu einem Team und wir machen eine Evaluation von den biologischen Auswirkungen von diesem Projekt. Bleibst du lange hier? Nein. Ich muss Ergebnisse bringen. Und die Zeit für Reproduction ist bald vorbei. Haben die Fische Spaß dabei? Foxinus ist ein typischer, Schwarmleicher. Das heißt, es müssen mehrere sein, damit sie in Stimmung kommen. Aha. Nicht so wie bei uns. Du kannst so erschrocken schauen, Alfred. Das ist wirklich süß. Ist es möglich, vom Verhalten von Tieren auf das Verhalten von Menschen zu schließen? Natürlich. Möglich ist es. Ob es richtig ist, ist eine andere Frage. Aber die besten Dinge sind nicht sehr wissenschaftlich. Zum Beispiel? Zum Beispiel der Himmel. Komm, leg dich her. Alfred. So schüchtern. Komm. Ich tu dir nix. Ich. Die Wolken sehen aus wie Seidentücher. Diese Wolkenfetzen bedeuten kalte Luft in der Stratos oder irgendwas Sphäre. Siehst du den Drachen? Drachen? Dort vorne. Das ist der Drachenkopf. Er speibt gerade Feuer. Speit. Siehst du hier, der Körper mit ganz vielen Zacken. Ja. Ja, jetzt sehe ich es auch. Und Stacheln. Ach, der Himmel ist das Beste auf Erden. Wer ist jetzt der Dichter, du oder ich? Du bist der Dichter. Und ich wünsche mir so sehr ein Gedicht von dir. Ich schreibe nicht auf Bestellung. Oh, habe ich dich beleidigt? Entschuldige, bitte. Tut mir leid, ich schreibe momentan nicht. Das kann sich ändern. Ich weiß es nicht. Haben Fische eigentlich Gefühle? Sie haben Stresshormone und Glückshormone. Also kennen sie Angst und Liebe? Möglich. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass diese Gefühle den menschlichen Gefühlen gleichen. Angekommen im Alter des kalten Blutes. Was meinst du? Du bist so jung. Ich bin nicht so jung. Aber lebendig. Inspiriert dich das? Ich glaube nicht an Inspiration. Och, aber irgendwas muss dich anregen, Fred. Ich meine, zu einem Gedicht. Weißt du, was mich stets am meisten inspiriert hat? Was? Ein Abgabetermin. Also solltet ihr einen geben, dein Verlag? Ich will nicht mehr. Ich fühle mich wohltemperiert, wie deine Fische. Boah, todlangweilig. Ja. Deine Persönlichkeit macht eine Verwandlung. Wir kennen das in der Biologie in vielen Formen. Die Schlange häutet sich, die Vögel mausern sich und so weiter. In der Zeit sind die Tiere meistens herzlich und sehr verletzlich. Aber dann sind sie ganz neu. Ich habe das Gefühl, ich verwandle mich gerade von einem Schmetterling in eine Raupe. Die Schlange wächst, sie häutet sich. Der Hirsch bekommt jedes Jahr ein prächtigeres Geweih. Mara, bei mir wird nichts mehr prächtiger. Vielleicht die Seele, Fred? In meiner Heimat haben wir einen Spruch. Erst nach der Blume kommt die Frucht. Mara, du bist wunderbar. Würdest du ein Gedicht für mich schreiben? Ich kann es nicht. 18. Juli. Hallo Susanne. Heute regnet es. Mara wird nicht kommen. Wie sollte sie forschen bei diesem Wetter? Ich habe den Eindruck, ich werde ruhig. Immer ruhiger, bis ich in der Welt verschwinde. Ich fliege mit den Vögeln oder schwimme mit den Fischen. Eine Frage beschäftigt mich. Wie ist Liebe unter Fischen möglich? 21. Juli. Regen. Überlegung, ob ich in den Ort fahren soll, damit ich wenigstens mit irgendwem reden kann. Habe aber Sorgen wegen der Straße. Überall Wasser. Mara ist ein seltsamer, ein schöner Name. Grüße, Fred. PS. Sollte es jemals wieder ein Buch von mir geben, der Titel Liebe unter Fischen böte sich an. Fürchte aber, es bleibt beim Titel. Hey, Schwimmloch! Warum schwimmst du denn nicht? Komm, gib mir deine Hand, komm! Gib mir deine Hand! Ist auf! Rasch, komm, reiß dich zusammen, Mann! Komm! Du musst ausgerutscht sein. Warum bist du nicht geschwommen? Ich kann nicht schwimmen. Jeder kann noch schwimmen. Mara! Ich brauche was Trockenes zum Anziehen. Pfiat euch. Was ist passiert? Dieser Riesenmann ist fast abgesoffen wie ein Baby. um mein heulender Held. Komm, lass dich in die Arme nehmen. Oh. Ach, Mara. Ach, Fred. Mara, ich... Du bist ganz schön erschrocken. Ja. Du bist so gut. Du bist so... Ach, Mara. Ich muss fahren, Fred. Aber du kannst gerne hierbleiben. Auch länger, wenn du willst. Ich bin nicht ich. Ich bin auch durcheinander. Und dass ich nicht ich bin, habe ich vor ein paar Tagen ganz deutlich gefühlt. Das Tolle daran ist, es stimmt. Das, was wir für unser Ich halten, ist ja nur die Abbildung des Blicks, den die anderen auf uns werfen. Mit der Zeit glauben wir tatsächlich, jene Person zu sein, für die uns die anderen halten. Wir glauben, die Rolle weiterspielen zu müssen, die die anderen für uns vorgesehen haben. Schlimmer noch, wir glauben, diese Rolle zu sein. Genau das ist es, Alfred. 22. Juli. Liebe Susanne, ich habe in 4 Stunden 8 lange Gedichte geschrieben. Ich denke, sie sind brauchbar. Vielleicht sogar richtig gut. Ich schreibe wieder. Ich weiß nicht warum. Ist es Sehnsucht? Wo ist Mara? Sie fehlt mir so. Herzlich, der Dichter. Susanne! Lissy! Danke, dass du gekommen bist. Das Schreckliche ist passiert. Was denn? Ich habe mich verliebt. Ist nicht wahr. Doch. In ihn? Klar, in ihn. Na und? Was na und? Du hast dich in ihn verliebt, na und? Aber er sich nicht in mich. Wo, vielleicht schon. Woher willst du das wissen? Aus seinen Briefen. Zeig sie mir. Nein. Was hat er über mich geschrieben? Für seine Verhältnisse hat er regelrecht geschwärmt. Er hat sich nicht in mich verliebt, er hat sich in Mara verliebt. Ich bin aber Elisabeth Lizzie Halbig. Na und? Ich will, dass er in mich verliebt ist. Wozu? Er ist ein Mann fürs Leben. Jetzt übertreibst du aber gewaltig. So viele solcher Männer werde ich nicht mehr kennenlernen. Ich habe mich einem männlichen Menschen noch nie so verbunden gefühlt, so innig verbunden. Und wenn es so wäre, was ist schlecht daran? Was daran schlecht ist? Ich habe ihn reingelegt. Wir haben ihn reingelegt. Ich bin die Nutte, die ihn aufs Kreuz gelegt hat und du die Zuhälterin. Ach, ihr habt miteinander geschlafen. Wir haben uns nicht mal geküsst. Ich bin ja keine Nutte. So, jetzt hör mal zu, Lizzie. Komm langsam wieder runter. Du kennst unsere Abmachung. Erstens, Vertragsziel ist es, den Autor Alfred Firneis zum Verfassen von Gedichten zu bewegen. Zweitens, der Auftragszeitraum beläuft sich auf 10 Tage. Diese Frist kann nach Absprache verlängert werden. Drittens, falls der oben genannte Autor 12 oder mehr Gedichte schreibt, wird ein Erfolgshonorar von €100 pro Gedicht fällig. Genau. Du bekommst auch die Spesen, wie abgemacht. Warum hast du es eigentlich nicht mit einer Escort-Agentur versucht? Weißt du, was das kostet? Ach so? Ich war die Billiglösung. Nein. Die Frauen dort, die haben kein Niveau. Nicht so wie du. Und wozu habe ich mir die ganze Mühe gemacht? Mit dem ausländischen Akzent und dem slowenischen Lebenslauf? Ich meine, mit dem slowakischen Lebenslauf? Wozu das alles? Weil es die Rolle interessanter macht. Und wenn du eine deutsche Forscherin spielst, könnte er auf Unis nachforschen und die Sache ganz schnell aufdecken. Ich habe ihn reingelegt. Oh, warum bist du überhaupt weggefahren? Du hättest dort alles regeln können. Ich muss meinen Fehler büßen, indem ich auf die Liebe zu ihm verzichte, und zwar aus Liebe zu ihm. Wie pathetisch. Auch wenn es Fred verletzt. Ich muss aus seinem Leben verschwinden, um ihn vor der Verletzung durch die Wahrheit zu behüten. Oh. Ich kann ihm doch nie wieder in die Augen sehen. Ich kann doch jetzt nicht einfach zu ihm gehen und sagen, hallo, ich heiße gar nicht Mara, war nur ein kleiner Witz. In Wahrheit bin ich die Lisi aus Troisdorf. Ich bin auch keine erfolgreiche Forscherin, sondern eine unerfolgreiche Schauspielerin. Und was ich mir vom Leben erwarte, bevor mich eine Krankheit dahinrafft, sind ein paar gelungene Fernsehabende. Lisi, es ist schrecklich, wie du übertreibst. Na, du hast leicht reden. Na klar, ich habe leicht reden. Die Gläubiger sitzen mir im Nacken. Heute haben sie mein Bücherlager gepfändet. Ha, das geschieht dir recht. Beruhige dich. Atme. Ich will aber nicht atmen. Ich will zurückfahren. Dankeschön, Alfred. Der ganze Speck? Für mich? Mann, das wäre nicht nötig gewesen. Was ist? Rauchst du immer nicht mehr? Schon. Eins ist mir aufgefallen. Die meisten Menschen leben so, als ob sie nie sterben würden. Und sie sterben so, als ob sie nie gelebt hätten. Oh Mann, du kannst einem verdammt auf die Nerven gehen mit deinen alpinen Lebensweisheiten. Endlich bist du einmal ehrlich. Ich hab schon geglaubt, du kommst nie drauf, wie lästig ich bin. Wo ist denn eigentlich deine Freundin? Welche Freundin? Na geh, jetzt tu nicht so, deine Nixe. Die ist nicht meine Freundin. Und ich weiß nicht, wo sie ist. Habt ihr gestritten? Nein. Habt ihr wenigstens Sex gehabt? Das geht dich nichts an. Interessiert mich trotzdem. Nicht mal ein bisschen. Schade für euch. Aber sie wird wiederkommen. Und dann könnt ihr es ja nachholen. Ja, kann sein, dass sie wiederkommt, aber ich werde dann nicht mehr da sein. Weil ich nämlich morgen früh nach Berlin zurückfahre. Sieht man sie wieder? Keine Ahnung. Hier sind die Schlüssel. Ich fahr heim. Auf Wiedersehen. Hast du sehr lange ausgehalten? Hast dich verändert, hä? Wieso? Ja. Jeder, der einen Monat oben bleibt, verändert sich. Nein. Servus. Liebe Susanne, ich bleibe bei Bleistift und Papier, aber ich bin wieder in Berlin. Mara ist verschwunden. Schöne Grüße von Alois, dem Wirt. Er hat mich gefragt, ob ich mich verändert hätte. Habe ich nicht. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich konnte wieder schreiben. Habe Mara in einem Internetcafé im Netz gesucht. Aber es gibt keine Limnologin, die Mara heißt. Auf der ganzen Welt nicht. Ich grüße Sie herzlich, Alfred Firneis. Ja. Danke für die Postkarte. Ich lese, Sie haben geschrieben, Herr Firneis. Ja, ganz brauchbare Sachen. Sie wissen, ich bin selbstkritisch. Bis zu einem gewissen Grad. Sind es genügend Texte für ein Buch? Für ein schmales Bändchen wären es genug gewesen. Was wollen Sie mit diesem Vergangenheitskonjunktiv andeuten? Ich habe sie verbrannt, bevor ich weggefahren bin. Scherz? Nein, Schmerz. So. Herr Firneis, ich will die Gedichte. Arbeitstitel Liebe unter Fischen. Jetzt ist es 10 Uhr. Sie haben exakt 30 Stunden Zeit, die vernichteten Texte zu rekonstruieren oder neue zu schreiben. Dann erfahren Sie alles über Mara und nur dann. Ich erwarte Sie morgen um 16 Uhr im Verlagsbüro. Fred? Fred, wo bist du? Hallo? Fred! Mara? August, hast du mich erschreckt. Wo ist Fred? Fort, zurück nach Berlin. Oh. August? Fred? Ja, sie ist da. Was sagen? Diese Ärztin war bestochen. So fängt es an. Und dann hat sie noch dich gemietet, damit du mir das Leben retten und mich mit billigen alpinen Lebensweisheiten versorgen kannst. Und zur Krönung hat sie mir diese slowakische Altenpflegerin ihres Vaters geschickt. Hat nicht ihr Vater gesagt, die Pflegerin sieht aus wie eine Striptease-Tänzerin und kocht auch so? Ja, dieser Scherz hat Susanne endgültig verraten. Aber ich habe nicht nur sie durchschaut, sondern euch alle. Und die schlimmste Enttäuschung aber bist du, August. Fred? Ruf ihn an. Dem geht's nicht gut. Ich sehe doch nicht aus wie eine Striptease-Tänzerin. Der hebt nicht ab. Was machen wir jetzt? Der dreht völlig durch. Es ist, wie es ist. August, wir müssen was tun. August, bist du auch gekauft? Was? Nichts. Und was meinst du mit auch? Du musst mir helfen, August. Bitte, bitte, bitte. Wir müssen nach Berlin, sofort. Bitte fahr mit nach Berlin. Na, wurscht. Fahren wir halt. Hätte aber nicht so schnell gehen mit dem Geländewagen. Komm, Aisha. Ich bin nicht ich. Das verstehe ich nicht. Ich werde es dir erklären. Bist du echt? Echt, da geht fast nicht. Das ist August und das ist Aisha. Oh, der süße Hund. Und der berühmte August. Fred war ja regelrecht verliebt in sie. Sag der Lise bitte, dass du mich nicht gekauft hast. Ich kenne sie doch gar nicht. Und gib uns die Adresse und die Telefonnummer von Fred, weil ich muss die beiden da zusammenbringen. Ach, gute Idee. Aber noch geht es nicht. Fred muss schreiben. Er liefert heute um 4 sein Buch. Ist mir relativ wurscht. Dann warten wir ihm bis um 4. Falls Fred kommt. Bei dem weiß man nie. Na dann, könnt ihr mir ja vorher noch irgendwas Interessantes von Berlin sagen. Bis jetzt habe ich nämlich noch nichts gesehen. Das Tolle an Berlin ist, dass es eigentlich nichts Tolles gibt. Na toll. Du hast doch dein Handy mit, Lissy? Klar. Willst du mit dem Ausflugsschiff auf der Spree fahren? Weißt du, Lissy, das Wasser und ich, das ist keine Liebesgeschichte. Möchtest du ins Bodemuseum? Nein. Ins Pergamonmuseum. Das ist weltberühmt. So, verdient haben Sie es nicht, aber hier ist das Buch. Datei Fische. Diesen Tablettencomputer, oder wie das heißt, den können Sie behalten. Ich brauche das Ding nicht mehr. Wo ist Mara? Geben Sie sich keine Mühe, unhöflich zu sein, Herr Firneis. Das steht Ihnen nicht gut. Wo ist Mara? Jetzt seien Sie doch nicht so. Trinken Sie ein Glas Prosecco mit mir. Ich hasse Prosecco. Herr Firneis, bitte. Okay. Ist meine letzte Flasche. Darf ich Sie bitten? Das Entkorken von Flaschen ist meiner Meinung nach der zentrale Schöpfungsauftrag des Mannes. Sie haben es geschafft. Ja, ich habe mich in die Stimmung des Sees zurückgedacht. Zurückgefühlt. Die Gedichte haben sich wie von selbst geschrieben. Es war schön dort. Nicht zu danken. Ich selbst fahre ja nie hin. Ist mir viel zu ruhig. Sie sollten es mal versuchen. Wenn man sich mal daran gewöhnt hat, gibt es nichts Schöneres als die Stille. Ich habe übrigens für Sie gegoogelt. Alfred bedeutet so viel wie der von Elfen Beratene. Oder Elfenfürst. Echt? Echt. Sehen Sie die Vorschau. Ist es nicht schön, dieses Cover mit dem Blau und dem Haken? Ja, ganz witzig. Laufen die Vorbestellungen? Wir haben praktisch schon 60.000 Stück verkauft. Liebe unter Fischen ist eine Sensation. So überschwänglich kenne ich Sie ja gar nicht. Sie haben heute meinen Verlag gerettet. Danke. Wer ist Mara? Wo ist Mara? Fred, gehen Sie zum Engel. Dort werden Sie weitersehen. Welcher Engel? Na, die Goldelse. Die Siegessäule. Ist das nicht ein bisschen zu fallisch als Treffpunkt? Herr Firneis, bitte. Seien Sie einmal in Ihrem Leben nicht kompliziert. Ich werde mir große Mühe geben. Wir müssen da runterlaufen, zur Siegessäule. Laufen? Gehen. Und, g'freist dich? Naja, eigentlich so ein bisschen mulmig vielleicht. Also, ich habe Angst. Es ist, wie es ist. Er glaubt immer noch, ich bin Mara, eine Wissenschaftlerin aus der Slowakei. Susanne hat ihm nichts verraten. Vielleicht schon. Nein, sie hat es mir ja gerade gesagt, am Telefon. Ah, wurscht, ob du Mara hast oder Lissi, Grete oder Yvonne. Ob du über Fische forschst oder Fische verkaufst oder ein Filmstar bist oder Brote streichst. Das ist dem wurscht, der steht auf dich. Ich streiche keine Brote. Ich arbeite für ein Catering-Unternehmen, obwohl ich eigentlich eine ganz passable Schauspielerin bin. Lissi, nur ein Tipp. Versuch in der nächsten halben Stunde nicht kompliziert zu sein. Einfach nicht kompliziert. Wir sind da. Oh mein Gott. Bist du deppert. Groß. Aber nicht wirklich schön. So ist Berlin. Es ist, wie es ist. Er ist nicht da. Siehst du ihn? Kann man da aufhören auf das Ding? Ja, klar. Ja, dann los. Halleluja, die Victoria. Siegesgöttin. Im Volksmund heißt sie Goldelsa. Und der Ausblick, das ist ja zum Deppert werden schön. Das ist ja wie in die Berg. Hulio, idi, ri, di, ri, hollara, i, ho, i, ri. Hulio, idi, ri, di, ri, hollara, i, ho, i, ri. August! Alfred! Du bist nicht gekauft. Du bist halt so ein Depp. Da haben sich zwei gefunden. Mara! Alfred! Mara, ich... Komm, Escher, wir gehen. Alfred. Mara, ich... Alfred, ich sollte... Ja? Ich... Was? Ich muss dir was sagen. Ja, was? Ach, das geht auch ein kleines bisschen später. Verjüngt. War eine lustige Nacht. Nimmst du Tee oder Kaffee, August? Kaffee. Schwarz bitte. Hm. Ich wette, die sitzen immer noch irgendwo rum und reden. Boah, so boshaft kenne ich dich gar nicht. Du kennst mich überhaupt nicht. Das stimmt. Ich befürchte, die Sache zwischen Fred und Lise hat keine große Zukunft. Der ist ein Spinner. Die Lise wird sich plagen mit ihm. Weißt du was? Ich rufe Fred einfach an. Ich wollte ihm ohnehin sagen, dass seine Gedichte gut sind. Was heißt gut? Die sind tatsächlich sensationell. Anrufbeantworter von Alfred Firneis. Bitte hinterlassen Sie keine Nachricht. Ich rufe nicht zurück. Na klar. Wir werden uns die Geschichte wohl selbst ausdenken müssen. So oder so. Es ist, wie es ist. Liebe unter Fischen. Hörspiel von René Freund nach seinem gleichnamigen Roman. Die Rollen und ihre Darsteller: Alfred, Fabian Busch, Mara Lissi, Katja Danowski, Susanne, Britta Steffenhagen, August, David Miesmer, Ärztin, Bettina Stucki, Wirt, Wolfgang Krasnitzer, Musik, Max Nagel. Technische Realisation: Rudolf Grosser, Sebastian Ohm und Birgit Gall. Regieassistenz: Janine Lüttmann. Regie: Beatrix Ackers. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2014. Redaktion: Christiane Ohaus.